Seit Stunden sitz ich hier nun schon, seh kalte Wände an. Meine Gedanken sind wirre, ordnen ich sie hin nicht kann. Zur Arbeit fehlt mir die Geduld, ohne es zu ahnen, trägst du daran die Schuld. Denn nur an dich, mein Mädel, nur an dich denk ich allein. Könnte ich bei dir jetzt nur sein, wo ich jetzt bin, läuft vieles schief. Ich beug mich nicht und handle mir Ärger ein. Man hat ein Auge auf mich, nennt mich Nazi oder Rassist, ein Schwein. Manche nennt mich auch Faschist, obwohl er gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Doch nur an meine Freunde, nur an die denk ich allein. Könnte ich bei euch jetzt nur sein, seh ich mich um, seh ich Gewalt, ich seh Verbrechen ohne Scham. Nach und frage mich, wie lange ich das noch ertragen kann. Man sagt mir, die Schuld liegt bei mir, trotzdem bin ich schon viel zu lange hier. Und nur an meine Freiheit, nur daran denk ich allein. Könnte ich zu Hause jetzt nur sein, doch auch hier drin gibt's Kameraden, die noch wahren ihr Gesicht. Wir halten fest zusammen, geben uns Kraft und Zuversicht. Und gemeinsam werden wir den Weg bestehen, auch wenn uns all die anderen hier nicht verstehen. Denn nur die Kameradschaft, nur sie zählt für uns allein. Lasst uns treue Deutsche sein.